Auch das kosmische Ei, das sich teilt, ist nur eines unter unzähligen. Viele bleiben unverletzt. In der Auffassung der Samkhya-Philosophie sind es die Purushas. Wir sagten, dass die Arya keine Monotheisten, sondern Polytheisten seien. Das hier bezeichnete Drama der Kalpas, Manvantaras und Yugas konzentriert sich auf ein einziges Universum unter vielen, die vorhanden sein könnten. Bereits Nietzsche sah dies voraus, als er sich fragte, gibt es nicht vielleicht andere Welten, in denen kein Gesetz existiert, in denen die Voraussetzungen der Mechanik weder der Ursache noch der Wirkung nicht gelten? Und in dieser höllischen und verdorbenen Welt des Demiurg, in dieser ewigen Wiederkehr der Involution, fanden sich plötzlich die besiegten oder mit Luzifer gefallenen Hyperborea ein. Ob sie vielleicht aus freien Stücken kamen, um ihn zu regenerieren, zu verwandeln und den heldenhaftesten Kampf in der Zitadelle des eigenen Feindes auszufechten? Auf jeden Fall kam der Avatar des Führers, um seinen Helden zu helfen. Wenn das Ei von El Ella sich teilt, trennt sie, Ella, sich von ihm, El, der zuerst aufbricht. Und er wird ein mit dem Tode ringender Pilger sein, auf der Suche seiner Ella durch Welten und Galaxien, wo beide gegen den Feind kämpfen müssen. Aber da ist ein anderes Ei in sich. Ella El, das die Explosion von El Ella im unerschaffenen Raum beobachtete, wie der Selbstmord eines Novasterns, aus Solidarität, aus Amor, Liebe ohne Liebe. Und weil er sich als Kamerad von El Ella fühlte, wird er sein Ei auch teilen, sozusagen aus Gründen der Ansteckung. Und schon haben wir eine Ella auf der Suche nach ihrem El, über ruhmreiche Kriege und blutige Opfer hinweg. Jemand, ein unbekanntes Wesen, wird zurückgeblieben sein und auf die Rückkehr gewartet haben, wie am Rande einer Quelle. Jemand, der im Abenteuer der zwei beiden, der vier, das Schicksal eines himmlischen, unmöglichen Daseins aufs Spiel setzt, das nicht vorstellbar ist, nicht einmal von den großen Pilgern der Sehnsucht. Wer ist dieses Wesen, das dies alles erträumt zu haben scheint, das so viel im Mysterium von El Ella und Ella El wagt? Ist es jemand, der sich jenseits der Archetypen des Demiurg befindet und auch der Archetypen, die die hyperboreischen Siddhas als Kampfwerkzeuge benutzten? Jemand, der danach trachtet, das Universum des Demiurg zu zerstören, den Kreis der Kreise zu vernichten, die Gefangenen der ewigen Wiederkehr zu befreien? Jemand, der El Ella und Ella El gestattet, sich in gegensätzliche Paare zu teilen, um einzutreten in den Albdruck, sich in der verdorbenen Welt des Demiurg zu suchen, sich wiederzufinden und für die Umwandlung dieser bösen Schöpfung zu kämpfen? Wenn in den unendlichen Runden der Wiederkehr in irgendeinem Kalpa, Manvatara oder Yuga El seine Ella oder Ella ihren El wiedergefunden haben wird, dürfte die Geschichte jedoch hier nicht enden. Die Magie, das Wunder, der Sieg wird sich ereignen, wenn dieser absolute Mann, der seine Ella wiedergewonnen hat, mit der absoluten Frau wieder zusammentrifft, die auch ihren El wiedergewann, mit Aloine, mit Lilith. Nun zusammen im großen Kriege Wotans, Divyas und der Walküre, geleitet durch den Führer, zerbrechen sie den Kreis der Kreise und besiegen den Herrn der Finsternis, den Demiurgen Jehova. Verlierend gewinnen. Und Elos, also sie, sich Amen lieben, das Lustspiel des Amor erfinden, einer Liebe ohne Liebe, eine nicht vorhandene Liebe, jenseits von allem. Durch andere Räume, andere Ewigkeiten, die das Abenteuer, den Krieg, das Drama zusammen begannen, sich wieder als Kameraden vereinen, Amantes, als Liebende, jenseits aller Sterne und Galaxien, weiter noch als die entferntesten Sterne, um sich zu trennen und wieder zu vereinen. Und Tränen wie Welten werden von jemandem vergossen werden, der wartend zurückblieb, wie am Rande einer Quelle. Dies war Amor, das im zweiten Hyperborea gelehrt wurde, jene polare, uneinnehmbare Festung, erschaffen von den hyperboreischen Divyas im Satya-Yuga, die Stadt Poseidons, des Vermählten im goldenen Zeitalter, die in den anderen Yugas unsichtbar gemacht wurde durch ein goldenes Band, das Poseidon rund um Thule spannte. »Ich gebe dir das Ende des goldenen Bandes. Du musst es nur auf eine Kugel aufrollen. Es wird dich zur Türe des Paradieses bringen, das sich in den Mauern der Stadt öffnet.« William Blake. Der Aufbruch von El und Ella, der Bruch des orphischen, hyperboreischen Eies, hatte als Grund den Krieg, sich somit trennend, um in den Kampf eines in gegensätzliche Paare geteilten Universums, das durch den Demiurg Jehova verdorben war, einzutreten. Es sind die Helden, Krieger und Kriegerinnen, Avris, Aluine, Lucifer, Lilith und einige andere, die danach trachteten, die Erde zu befreien und zu verwandeln, indem sie den Herrn der Finsternis besiegen, seine Archetypen zerstören, seine Gefangenen befreien und den Ausgang aus der höllischen Runde der ewigen Wiederkehr finden.